gestellten Bogen. Die lustigen Sterne goldene Pfeile schießen. Spiel von Fülle und Entbehrung vor diesem Bild. So schweigend und so groß mein Herz, wie gerne machtest du dich los, doch kaum entflohen willst du zurück zu deinesgleichen. Du Schwankendes, dem keine Stetigkeit verliehen. O beuge dich, denn hier ist kein Entweichen. Gib dich dem.